Deutschlandfunk, Rock etc. Rick Vido ist ein amerikanischer Gitarrist, der von vielen seiner Kollegen wegen seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten auf dem Instrument geschätzt wird. Einige Jahre lang stand er als Mitglied von Fleetwood Mac auf den ganz großen Bühnen. Seit er die Band wieder verlassen hat, ist er wieder ein Musiker im Hintergrund, der nur den Insidern bekannt ist. Knut Benzner beginnt sein Porträt von Rick Vido mit einem Auftritt in Deutschland, der ihn damals bei uns schlagartig bekannt gemacht hat.